Anlässlich des ersten Jahrestages der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK gab die Schweizerische Soziologie-Studiengruppe sein unvergängliches klassisches Werk Schlussansprache auf der März-Plenartagung des ZK der Partei der Arbeit Koreas im Jahr 2013 in Broschüre heraus. Eine Veranstaltung zur Herausgabe der Broschüre fand jüngst in Basel statt.